Und Jahwe redete mit Mose also, entsende Männer, damit sie das Land Kanaan, das ich den Israeliten geben will, auskundschaften, je einen aus jedem Stamme sollt ihr entsenden, lauter solche, die Fürsten unter ihnen sind. Da entsandte sie Mose aus der Steppe Paran nach dem Befehle Jahwes, lauter Männer, die Häupter der Israeliten waren. Und dies sind ihre Namen, vom Stamme Ruben Samua, der Sohn Zakurs, vom Stamme Simeon Safat, der Sohn Horis, vom Stamme Juda Kaleb, der Sohn Jephones, vom Stamme Issachar Igeal, der Sohn Josefs, vom Stamme Ephraim Hosea, der Sohn Nuns, vom Stamme Benjamin Palti, der Sohn Raphus, vom Stamme Sebulon Gadiel, der Sohn Sodis, vom Stamme Josef, vom Stamme Manasse Gade, der Sohn Susis, vom Stamme Den Amiel, der Sohn Gemalis, vom Stamme Asser Setur, der Sohn Michaels, vom Stamme Naphtali. Rahibi, der Sohn Wofsis, vom Stamme Gadi Goyl, der Sohn Machis. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land auszukundschaften. Hosea aber, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften. Und er sprach zu ihnen, steigt hier hinauf ins Südland und ersteigt das Gebirge, seht zu, wie das Land beschaffen ist, und ob die Leute, die es bewohnen, stark oder schwach, gering an Zahl oder zahlreich sind, wie das Land beschaffen ist, das sie bewohnen, ob schön oder hässlich, wie die Städte beschaffen sind, die sie bewohnen, ob sie in Lagern oder in Festungen wohnen, auch wie der Boden beschaffen ist, ob fett oder mager, ob Bäume darauf stehen oder nicht. So zeigt euch nun tapfer und nehmt etliche Früchte des Landes mit. Es war aber gerade die Zeit der ersten Weintrauben. Da stiegen sie hinauf und kundschafteten das Land aus von der Steppe Zin an bis Rehob, bis da, wo es nach Hamat hineingeht. Da stiegen sie hinauf ins Südland und kamen bis Hebron, wo selbst sich Ahiman, Sesai und Talmai, die Sprößlinge Enaks, befanden. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten gebaut. Als sie nun ins Tal Eskol gelangt waren, schnitten sie dort eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweien an einer Stange fort, auch einige Granatäpfel und einige Feigen. Jene Örtlichkeit nennt man Tal Eskol wegen der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten haben. Nach Verlauf von 40 Tagen aber, nachdem sie das Land ausgekundschaftet hatten, kehrten sie um. Und sie zogen hin und gelangten zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Steppe Paran nach Kades. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bescheid und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gelangt, in das du uns gesandt hast. Allerdings fließt es über von Milch und Honig, und dies hier sind Früchte von ihm. Aber freilich die Leute, die das Land bewohnen, sind stark und die Städte fest und sehr groß. Dazu haben wir dort auch die Sprößlinge Enaks erblickt. Die Amalekiter bewohnen das Südland, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter bewohnen das Gebirge, die Kanaaniter wohnen am Meer und zur Seite des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Murren des Volks gegen Mose und rief, wir wollen dennoch hinaufziehen und es erobern, denn wir können es recht gut bewältigen. Jedoch die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, riefen, wir sind nicht imstande, gegen diese Leute zu Felde zu ziehen, denn sie sind uns zu stark. Und sie berichteten den Israeliten schlimme Dinge über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das frisst seine Bewohner, und alle die Leute, die wir darin sahen, waren von außerordentlicher Größe. Auch sahen wir dort die Riesen, die Enakiter, die zu den Riesen gehören, und wir kamen uns vor, wie Heuschrecken, und ebenso kamen wir ihnen vor.